Computer aufzeichnen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich sende wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam und diesmal mit Frank Stratmann als Gast. Und wir reden natürlich über das alle reden, aber vielleicht können wir auch über ein paar Sachen reden, die außenrum davor und danach kommen. Das fände ich fast spannender. Ja, Frank, wer bist du und was machst du? Ja, Olli, schön dich zu hören. Danke für die Einladung in dieses, ich weiß gar nicht, was genau du machst, aber wir kennen uns schon Es ziemlich lange und heißt irgendwie heißt es Netz, es heißt irgendwie Netzstimmen und ist die Idee, dass es online ganz viele Leute gibt, mit denen man reden kann und wo spannende Sachen bei rauskommen. Und wir gucken mal, wie weit wir es heute treiben. Ich habe es geahnt, es hatte etwas mit dem Internet zu tun und das ist, Ja. glaube ich, auch unser weiter Schnittmenge. Genau. Genau, du hast es angesprochen, wir wollen über Corona sprechen. Was hat das mit mir mehr oder weniger zu tun? Erstmal bin ich natürlich ganz normal betroffener Bürger, Teil der Bevölkerung. Allerdings genieße ich das Privileg aufgrund meiner Arbeit, dass ich eben mit niedergelassenen Ärzten arbeite, mit Praxen arbeite, aber auch mit Krankenhäusern, um die es ja vornehmlich gerade geht oder die wir immer wieder hören in der derzeitigen Phase, habe ich natürlich dort einen gewissen besonderen Blick auf die Zusammenhänge. Und ich muss ganz ehrlich einräumen, oder vielleicht sage ich kurz, was ich arbeite. Ich komme originär vielleicht aus dem Bereich Marketing, würde man wahrscheinlich normalerweise sagen. Es geht da weitestgehend um Kommunikationsthemen, aber die Digitalisierung und damit natürlich die Medialisierung dieses ganzen Geschehens, beschäftigt mich jetzt seit mittlerweile 17 Jahren, 2007 hat mein Zahnarzt zu mir gesagt, Herr Stratmann, gebohrt wird nicht im Internet. Das habe ich mir zu Herzen genommen und versuche jetzt natürlich dort den richtigen Weg mit Ärzten zu finden, denn das lernen wir gerade. Ärzte sind sehr wichtig für eine Gesellschaft. Sie sind auch mit eine tragende Säule. Ich will auch an der Stelle schon nicht die Pflege vergessen, die wir natürlich gerade sehr hochhalten, mit Und unterschiedlichsten die Aktionen. ganzen PTAs, MTAs, CTAs und wer sonst da noch Selbstverständlich alles rumschwirrt, ohne die ginge gar nichts. alle, die irgendeine Abkürzung tragen, richtig. Nein, die natürlich ihren Beitrag leisten, gerade aktuell. Ja, ist ganz erstaunlich, dass das jetzt, da kommen wir vielleicht gleich mal drauf, warum das jetzt gerade insbesondere auffällt und sonst keine größere Rolle gespielt hat. Also Den Husten habe ich im schon Weit länger, also nur für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Ja, das, also wir machen uns Sorgen um dich natürlich, aber Ja, ich mache mir keine Sorgen um mich, weil wir haben ja ne? jetzt eben eine Kontaktsperre und wir können diese Genau. wunderbaren Dinge nutzen, die wir hier haben. Also von Hölzchen auf Stöckchen, Ja, eine Sache genau. ist mir noch wichtig. Eine Sache ist mir noch wichtig. Ich halte Gesundheit für einen Wert, für ein hohes Gut. Wir kennen das aus dem täglichen Sprechen miteinander. Man wünscht sich Ja. Gesundheit etc. Gesundheit ist auch nichts, was man irgendwie kaufen kann. Also im Sinne von Smartphone, Auto oder irgendwelche anderen Gadgets oder auch lebensnotwendige Dinge. Es ist halt keine Sache im eigentlichen Sinne. Gesundheit gelingt aus meiner Sicht und deshalb lege ich sehr viel Wert darauf, wenn Kommunikation von einer Gesundheitseinrichtung ausgeht, sollte sie im besten Fall eben mit Gesundheitskompetenz angereichert sein, einen progressiven Umgang mit einer Krankheit vielleicht oder mit dem Gesundheitsgeschehen allgemein dann beinhalten. Gerade sehr wichtig, weil das beobachte ich natürlich auch jetzt aus einer fachlichen Perspektive. Wie verhalten sich Krankenhäuser aktuell in der Situation? Da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Letztendlich lernen wir aber, dass plötzlich so ein Virus uns in ganz unterschiedliche Zusammenhänge führt, die wir vielleicht als Nicht-Betroffener jetzt noch, vielleicht später vielleicht, dann doch wissen sollten, wissen könnten. Wobei da natürlich die ganze Bandbreite erkennbar ist. Da gibt es die Nerds, die sich dann auch mit Leuten wie Herrn Drosten anlegen im Netz und es besser wissen wollen, aber eben kein ausgebildeter Virologe sind, dafür allerdings vielleicht anders am Patienten arbeiten. Auch fachlich bekommt er da ja durchaus Zuspruch, genauso wie Gegenwind. Und ich versuche das ein Stück weit zu beobachten aus der Situation. Was können wir eigentlich für postpandemische Zeiten ableiten? Was kann Krankenhaus, was kann Arztpraxis, Gesundheitseinrichtungen im weitesten Sinne aus dieser Phase dann auch mitnehmen? Im Moment sind alle in der Krise, deshalb darf ich das auch sein und muss jetzt mal genauer hinschauen, was wir daraus später machen. Vielleicht, ich fände es jetzt ganz spannend, erstmal die Gegenwart zu ignorieren und nochmal auf dieser abstrakten Ebene kurz zu reden. Und zwar finde ich das ganz interessant, weil du eben sagst, Gesundheitskommunikation. Ich finde es ja Ja. ganz witzig. Ich kriege von meinem, nee, von meinem jetzigen nicht, weil es sind die Gemeindewerke, aber von meinem vorherigen Energieversorger habe ich Ja. so Dinger gekriegt und da stand, wie ich Strom spare. Und das ist Einfach ja, ne, das ist ja irgendwie widersinnig. Ne? Also, dass der mir erklärt, wie ich Strom spare, weil er ja eigentlich sagt, kauf möglichst wenig Strom bei mir. Und die Arztpraxis, die jetzt kommuniziert, so bleibst du gesund. Also es gibt ja zwei Dinge, ne? Wenn wir uns, was weiß ich, die Apothekerzeitung, nee, nicht die Apothekerzeitung, sondern wie heißt das? Das es gibt Umschau was, heißt die, Apothekenumschau. die Apothekenumschau, ja, da ist ja 90% oder no, nein, 101% der Werbung sagt mir, wenn du das hast, schmier diese Salbe drauf. Und der Rest sagt mir, das musst du machen, damit du nirgends Salbe drauf schmieren musst. Das ist ja ein bisschen widersinnig. Können wir da mal kurz, weil Ja, selbstverständlich. da bist du sicher viel kompetenter. Also für mich oder für jeden, ja, wenn man das jetzt einfach mal so oberflächlich durchdenkt, ist es doch ziemlich paradox. Ja, ich komme gleich auf eine große, auf ein großes paradoxes Thema, aber du sprichst gerade die liebevoll Rentner Bravo gemeinte Zeitschrift an, die sich natürlich, also die wird ja von den Apothekern finanziert und natürlich soll das eine bestimmte Zielgruppe, die häufiger in Apotheken unterwegs ist. Ich bin da zum Beispiel seltener. Ich bin mehr im Netz und Ich wollte belese gerade mich sagen, dort vielleicht und schaue. bestellst du deine Medikamente online etwa? Olli, ich bin in der glücklichen Lage, keine Medikamente zu brauchen. Oh, Und ja, alles okay. das, was du eben als Sälbchen hier und nach dem Joggen mal eine Zerrung hier oder eine Überlastung dort, die löse ich dann ein bisschen anders. Aber lass uns mal Okay, dabei gut, bleiben. alles klar, gut. Entschuldigung. Also die Rentner Bravo ist am Ende eine Publikation, die von Apotheken verkaufsfördernd eingesetzt wird. Dort sind allerdings, und da ist sich die Szene einig, sehr gute Gesundheitsinformationen drin, weil die wirklich redaktionell gut aufbereitet sind, verständlich aufbereitet. Und das ist ein Anliegen, zum Beispiel im Kontext von Gesundheitskompetenz. Und dann komme ich mal auf deine Frage und vergleiche das mal nicht mit dem Energielieferanten, der ja auch erst, sind wir mal ehrlich, darauf gekommen ist, als die öffentliche Diskussion zugenommen hat, nämlich, dass ein Klimawandel passieren soll, dass sich das in irgendeiner Form ja mit CO2 zu tun hat, dass er ja produziert, um dir einen Strom zur Verfügung zu Wobei, stellen. das ist Wir kennen über das in zehn, einem, ganz kurz, es ja. ist über 10 Jahre her, dass mir das aufgefallen ist. Ich weiß es Ja, noch, aber weil wir hören ja, seitdem die habe ich, wissen, naja, ja. klar, die wissen es auch schon länger, ja. Wir wissen das auch schon länger und das macht jetzt natürlich auch einen guten Energielieferanten aus, dass er vielleicht sich sehr früh schon darum bemüht hat und das muss er in seine Kommunikation einbinden, also das CO2-Sparen im Allgemeinen. Ich will aber mal ein Beispiel aus der Gesundheit nehmen. Wir alle kennen das vielleicht so unser beider Alter. Wir sind sehr stark pädagogisch belegt worden, wie man richtig die Zähne putzt in den 70ern und das hat sich jetzt bis zu eigenen Profitzentren in Zahnarztpraxen ausgestaltet, dass der Zahnarzt eben nicht nur bohrt, wegnimmt oder Neues reinbaut, sondern tatsächlich auch reinigt. Also die professionelle Zahnreinigung, kurz PZR, ist ja vielen bekannt. Die hat vor einigen Jahren der Zahnarzt, das ist aber auch schon 15, 20 Jahre alt, das Thema. Ach, schon länger. Das ist auch 25 Jahre alt. Die ersten haben damals damit angefangen. Nagelt mich nicht fest, wenn ein Zahnarzt das hört. Ihr wisst das besser. Aber letztlich hat natürlich genau der Zahnarzt diese Frage gestellt, warum sollte ich denn jetzt die Zähne reinigen und damit länger erhalten, weil mein Job ist doch reparieren. Und wir sind, glaube ich, im Megatrend, weil du gerne auf der abstrakten Ebene bleiben möchtest, im Megatrend sind wir natürlich längst auf diesem Weg, dass wir sagen, wir wollen eigentlich länger gesund bleiben, anstatt einfach nur ein Gesundheitssystem, was ja eigentlich ein Krankheitssystem ist. Das muss sich jetzt gerade neu erfinden und umbauen, weil es eigentlich Krankheit kommt. Kompensiert und nicht Gesundheit gelingen lässt, zumindest nicht an allen Stellen. Befragt man heute die Manager und Verantwortlichen, dann schauen sie natürlich im Krankenhaus genau dorthin. Die Diskussion fängt jetzt gerade mit Corona auch schon wieder an. Wie finanzieren wir eigentlich unsere Krankenhäuser? Auf welcher Basis? Und natürlich muss dort ganz anders geholfen werden als der private Mensch, der sich vorsorglich verhalten kann, Präventivmaßnahmen ergreifen kann, indem er möglichst lange aus dem Häuslichen heraus gesund bleibt, dort auch Gesundheitseinrichtungen, das Beispiel Zahnarzt, das hatten wir gerade, in Anspruch nehmen kann, sodass seine Zahngesundheit in dem Fall lange hält und er möglichst lange die sogenannten dritten Zähne dann herausschiebt sozusagen. Und wir sind dort in einem Megatrend, das jetzt noch angereichert wird durch das Digitale und Mediale. Der Zugang zu Gesundheitswissen war nie einfacher als heute. Und natürlich haben Ärzte oder regelmäßig benennen sie das auch, sie haben Bedenken, dass eben dort auch falsche Dinge im Netz stehen könnten, die vielleicht in der geeigneten Situation ungeeignet sind, sich darauf ohne ärztlichen Rat zu verlassen. Und dann wird geschmiert, im besten Fall hilft die Salbe nicht, macht einen Ausschlag, muss sich anders zum Arzt, wie auch immer. Das versuchen wir alles gerade zu sortieren. Es gibt auch ein Netzwerk, ein deutsches Netzwerk für Gesundheitskompetenz. Und da komme ich vielleicht mal kurz auf das Paradoxe. Wir haben vor einigen Wochen in Berlin einen Workshop gemacht. Dort waren ganz große Medienhäuser anwesend, also die Zeit, die Süddeutsche, Herr Bartens und so weiter. Die haben in einem Workshop gesessen, haben sich gerungen, distanziert überhaupt Gesundheitskompetenz vermitteln zu wollen. Das wäre nicht ihre Aufgabe. Schließlich überprüften sie ja im journalistischen Auftrag auch Krankenhäuser zum Beispiel zu ihrem Handeln, zu Finanzierungsfragen, zu Politikfragen. Also man hat da tatsächlich eine Grenze gezogen, hat gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass Krankenhäuser und Arztpraxen in der derzeitig organisierten Gesundheitswelt auch nicht darauf vorbereitet sind, jetzt zum Beispiel mit Themen, die uns beiden vertraut sind, wie Content-Marketing, auf ein bestimmtes Krankheitsbild oder auf den Umgang mit Gesundheitsthemen inhaltlich zu antworten. Dafür ist schlicht die Zeit nicht da, das wird nicht bezahlt. Warum sollte ich das tun? Diese Fragen stehen im Raum. Da helfe ich so ein bisschen mit, das zu organisieren. Das Paradoxe ist jetzt nur, die Distanzierung von vor einigen Wochen ist tatsächlich unter Corona völlig obsolet geworden. Wer ist es denn, der gerade erklärt? Der NDR geht her und wird sich Herrn Drosten nehmen und sagen, so, wir machen täglichen Corona-Update-Podcast. Und damit stellt man dann doch eine Kooperation zwischen der Charité und in dem Fall der besonderen Abteilung und dann wiederum auch dem Chef der Virologie, Herrn Drosten, mit dem NDR her. NDR ist jetzt natürlich in der öffentlich-rechtlichen Ecke, aber man braucht ja nur ins Netz schauen. Wenn ich auf Twitter gucke, sind 80% der Tweets heute um Corona. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich dort vornehmlich Gesundheitsleuten folge, sondern alle beschäftigen sich damit, auch alle Medienhäuser. Jeder macht seine Shorts. Die Morgenpost in Berlin ist fleißiger denn je. Das habe ich gestern erfahren, dass interessanterweise die RKI-Zahlen über die Morgenpost an einen Nachrichtendienst in den Niederlanden gehen und Johns Hopkins sich dann von dort die Zahlen für sein Dashboard holt. Ich meine, das Dashboard haben wir, glaube ich, alle gesehen, muss ich nicht erklären. Also da ist ganz viel im Umbruch gerade und wir werden das neu sortieren müssen. Wer übernimmt eigentlich auch im Sinne der Bevölkerung nicht nur zur Krise dann tatsächlich Verantwortung? Und so schlimm und so viel Einsicht im Moment da ist, wir haben noch ganz andere Krisen, die mittlerweile einfach gesellschaftsfähig sind. Das ist ein Diabetes, der sich als Volkskrankheit ausbreitet. Das sind natürlich Rückenbeschwerden durch falsche oder Mangelbewegung etc. All da liegen auch Informationen im Netz. Wir werden da aber den Umgang sicherlich auch angleichend sehen. Und das Paradoxe, was ich gerade meinte, ist, dass vielleicht dort reichweitenstarke Medien, so fasse ich die mal zusammen, ob jetzt neuerer oder auch traditionellerer Art, tatsächlich ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen sollten. Ich habe das mal in Stuttgart mit der Stuttgarter Zeitung und einem Krankenhaus realisieren können. Das war sehr zielführend meines Erachtens. Ich habe da auch einen Buchbeitrag drüber geschrieben, wo ich das mal erklärt habe, was wir da gemacht haben. Das war was Besonderes. Das muss man schon an dieser Stelle sagen. Das Olga-Hospital, ne? Wenn wir schon Stuttgarter Zeitung sagen, dann... Oder wo warst du beim... Wenn wir Stuttgart, ach so, ist, gibt's ja auch wenn wir das Regeln, eine nennen, wenn wir das eine, nein, hier gibt es gar keine Regeln. Das Medium nennen, dann können wir ja auch wenn es einen Buchbeitrag gibt, steht da ja wahrscheinlich auch drin, welche. Ja, das ist ja so ein Aufsatz für ein Spezialbuch gewesen, wo ich aber einfach das Projekt ein bisschen erläutert habe, was ich mir selber dabei gedacht habe und wie wir es umgesetzt haben, woran es auch am Ende sich gerieben hat, weil das natürlich so ein Culture Change war und das Krankenhaus war das Karl-Olga-Krankenhaus, das gehört zur Sana. Region in Stuttgart, also die Sana Kliniken AG, zu diesem Konzern gehört das. Dort wird zum Beispiel sehr stark noch PR-lastig gearbeitet. Klassische PR, klassische Unternehmenskommunikation, das ändert sich. Die Mechanismen im Hintergrund sind aber auch nach wie vor so. Content-Marketing wird in dem Sinne quasi kaum berücksichtigt. Und das wäre so ein schönes Thema zu sagen, Mensch, ich erkläre doch mal Krankenhaus viel besser. Oder was passiert eigentlich, wenn ich eine Hüfte eingebaut kriege? Nicht nur wahnsinnig individuell, sondern einzahlend auf das Vertrauen, auf den sozialen Auftrag, den ein Krankenhaus hat. Ich sage immer scherzhaft, jedes Krankenhaus hat die soziale Verantwortung im Namen stehen. Nicht nur, wenn sie irgendeine Heiligenfigur im Namen stehen haben, sondern alle, weil die Gesellschaft hohe Erwartungshaltung gegenüber Krankenhäusern hat, höher als gegenüber Apples, VWs oder all die großen Marken, die wir so kennen, die ja auch weil sie Vertrauen aufgebaut haben. Und dieses Vertrauen braucht's. Und jedes Krankenhaus wähnt sich immer aufgrund der Schwierigkeiten, die es dort natürlich gibt, komme ich gleich mal zu deiner Frage, aber diese Schwierigkeiten, da wähnt man sich natürlich stets irgendwie halb in der Krise, falls dann irgendwie doch mal was nicht so richtig läuft, wie es laufen sollte. Ja, genau. Ich muss mal im Husten. Ja, mach. Das war nicht Etikette, das habt ihr gesehen. Nee, aber ich habe vorhin auch schon auf dir einen Handrücken gerustet und habe mich geschämt. Ja, alles gut. Unangenehm ist das, wenn das im Moment im Supermarkt passiert, ne? Und sich das ist nicht umbringt. So viel sind in unserem kleinen Supermarkt hier im Dorf gar nicht erlaubt. Genau. Ja, ich bin ja auch ganz glücklich. Es ist ein Standortnachteil. Ich wohne ja im sauerländischen Meschede und agiere dann natürlich in Hamburg, Berlin und Stuttgart hatten wir gerade schon erwähnt. Einerseits beneide ich natürlich die Fotografen um die tollen Motive, die es im Moment gibt, zu jeder Tageszeit. Und andererseits bin ich ganz froh. Wir haben ja eine sehr überschaubare Situation. Wenig Leute, die weit auseinander wohnen, wobei wir der flächengrößte Kreis sind und auch irgendwo diese 50 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner durchbrochen haben. Aber wir dürfen noch keinen, oder zum Glück dürfen wir keinen Toten bisher benennen und insofern ist das ganz gut. Wir haben, glaube ich, hier im Landkreis sogar schon die ersten Genesenen oder zumindest am Bodensee. Wir hatten so ein paar Urlauber in Südtirol, die es ja recht früh eingeschleppt haben und ich glaube, die sind sogar schon wieder raus. Ich glaube, wir haben auch noch keinen Toten hier, wenn ich mich nicht täusche. Aber das kriegen wir noch, da müssen wir gar nicht. Ich werde oft gefragt, bist du Arzt? Nein, das bin ich nicht. Ich bin halt, wie eben erläutert, ein sicherlich sensibler Beobachter der Situation. Versuche das so weit, wie geht, medizinisch mit einzuschätzen. Insofern auch mein Rat an euch, lieber nochmal 2-3 Mal hinschauen, wenn da Twitter-Nachrichten durchrauschen. Ich glaube, die großen Häuser oder Nachrichtenportale widmen dort auch schon entsprechende Beiträge, was ist womöglich fake, was ist falsch. Da wird sehr viel mit der Angst gerade gespielt oder auch Geld gemacht. Also in irgendeiner Form sollen dann da schon irgendwelche Tests im Umlauf sein, wo man sich selber testen kann für fast 50 Euro oder irgendwie so etwas. Das ist es, also bitte davon Abstand nehmen, geht auf die Quellen, die wirklich verifiziert einen guten Job machen und glaubt nicht jeder Website, die irgendwas kolportiert. Also das wäre an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnenswert. Ich erzähle dir mal ein paar Anekdoten. Kürzlich lief ich auch ins Dorf und ein befreundeter Unternehmer kam beim Arzt raus und wir haben uns natürlich, hier reicht sogar eine ganze Straßenbreite, kann man sich noch gut drüber unterhalten. Und dann meinte er, ja, der Arzt hätte ihm gesagt, letztes Jahr hätte es schon diesen Coronavirus gegeben und das sei alles nichts Besonderes. Dann habe ich in einer Klassenstufengruppe habe ich einen Zahnarzt, der jetzt zweimal Sachen reingeschrieben haben, die abwiegelnd waren, wo ich jedes Mal so ein bisschen zurückgegrätscht habe. Und also er hat es nicht eben markiert als hier vertraut dem nicht, sondern wird da gepusht. Jetzt bin ich auch bei Twitter auf so einen Arzt gestoßen, der angeblich in Italien ist oder so habe ich es zumindest verstanden, der mal auf Englisch, mal auf Deutsch schreibt. Ich müsste es jetzt raussuchen, ist aber auch vollkommen Banane. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade auch / besonders, / laut, wie auch immer, auffällig aus der Ärzteschaft irgendwelche Dinge kommen, wo man dann als Laie sich natürlich schon fragt, wem kann ich denn jetzt eigentlich vertrauen? Ja, Also wenn jetzt plötzlich sich ein Arzt hinstellt und sagt, oder von einem anderen habe ich ein Interview gehört, der sagte, die Sterbequoten momentan bei Corona, wir wissen, wir haben da Abweichungen mit, wer wird getestet und wer stirbt und so weiter. Ja, also dass es da große Varianz gibt, das haben wir jetzt verstanden. Aber er sagt, die Sterbequoten für Corona sind ganz normal, wie bei, also er sagt nicht, Corona ist eine Grippe, aber er sagt, das ist ganz normal im Rahmen der Grippewelle, wie jetzt gerade Leute sterben. Vielleicht muss man sich mal die Zahl bewusst machen. Es sterben pro Jahr in Deutschland 900.000 plus Menschen. Ne? Also das kann man ausrechnen, wie viele das pro Tag sind. Ja? Und ich hatte jetzt mal konservative Rechnungen oder optimistische Rechnungen gemacht, dass wir bei Corona mit der aktuellen 0,2 oder 0,3er Sterberate, die jetzt rechnerisch wir in Deutschland haben, hätten wir 100.000. Und wenn es 0,7 ist, wie glaube ich momentan die WHO sagt, dann, na gut, hätten wir 700.000. Dann hätten wir fast das gefühlt das Doppelte. Ne? Für einen Germanisten ist 700.000 ungefähr, 900.000 ungefähr gleich viel. Also, aber wie erklärt sich das, dass da gerade aus der Ärzteschaft hier so quer kommuniziert wird? Oder haben die etwa recht? Oder was ist da los? Also, wo sind jetzt... Also wir haben ja, irgendwas davon kann ja nicht stimmen. Also entweder liegt da Drosten falsch oder die. Ja, also es wird immer unterstellt, man wisse schon genug. Und da kann ich den führenden Wissenschaftlern gerade folgen und sagen, wir können es gerade noch nicht abschließend sagen. Und also Frau Kanzlerin hat es ja auch benutzt. Wir sind in einer dynamischen Lage. Was bedeutet das? Ja, das ist also eine schleichende Naturkatastrophe, die hier abläuft, die so noch keiner erlebt oder durchgemacht hat. Das heißt, es gibt kein altvorderes Wissen dahingehend und deshalb warnen auch jeden Tag, ob in irgendeinem Podcast oder in Artikeln, Ärzte davor, zu schnell irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Was wir jetzt schon wissen ist, du hattest es eingeleitet, den Coronavirus hätte es schon gegeben. Es gibt 4 für den Menschen relevante Corona-Fälle. Jetzt nochmal der Disclaimer. Sollte ich mich irgendwo vertun oder falsch sein, ich bin nicht der Mediziner, ich gebe wieder, was ich weiß, als belesener oder aufmerksamer Laie. Es gibt 4 Coronaviren, die für den Menschen relevant sind. Dieser neue Coronavirus muss eine Mutation sein, die ja offensichtlich vom Tier auf den Menschen übersprungen ist, nämlich dort, wo man irgendwie eng aufeinander hängt. Das hat mit der Zivilisation zu tun und nicht speziell was mit Chinesen. Das kann auch im Sauerland passieren, wenn von der Kuh auf den Menschen, weil einfach Mensch und Tier eng zusammenleben. Das können die Tierbesitzer auf dem Kanal sicherlich nachempfinden. Und wenn wir diese Situation haben, dann spricht man ja von einer Zoonose. Die hat sich jetzt zur Pandemie letztlich ausgebreitet. Das wird man noch nachbesprechen müssen, ob man das nicht noch hätte früher stoppen können. Jetzt muss man eines sagen, wenn man Richtung Quoten geht, die du angesprochen hast, äußerste Vorsicht, weil selbst 0,1 oder 0,2 klingen ja sehr wenig, aber da hängen ja Menschen dran, da hängt auch der ältere Mensch in der eigenen Familie dran. Und wenn wir jetzt einfach mal stumpf sagen würden, wie gesagt, nur hypothetisch, eine Influenza hätte 0,1% Sterblichkeitsrate und Corona 0,2, dann klingt das nicht viel, aber du hast die Zahlen ja hochgerechnet, dann ist es immerhin doppelt so viel. Mhm. Und dann müssen wir uns als Gesellschaft fragen, welchen Preis sind wir dann bereit zu zahlen? Dann kommen ja auch die ins Spiel, die sagen, das ist jetzt alles viel zu drastisch, was wir hier tun, die Wirtschaft geht kaputt, etc. Jetzt muss ich eins Wichtiges sagen, diese Quoten berechnen sich immer aus einer faktischen Zahl der Infizierten, der nachgewiesenen Infizierten oder, wie wir sagen, die laborbestätigten Infizierten. Das heißt, dort gab es erste Krankheitssymptome, dann wurde ein Test gemacht, der ja auch nicht unendlich zur Verfügung steht gerade. Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut sagt bewusst, wir müssen die auch strategisch einsetzen, vor allen Dingen jetzt noch ab jetzt in der nächsten Zeit. Deshalb versucht man da auch andere Wege noch zu finden. Laborbestätigte Fälle haben wir in Deutschland offensichtlich sehr viele, weil wir gut getestet und viel getestet haben. Und zwar immer auch sehr früh beim Einzelnen. Und wenn jetzt sich Sterblichkeit dann nachweist, bezieht sich das auf einen laborbestätigten Fall. Bei der Influenza haben wir schlicht gar keine Vergleichszahl, weil wir dort in eine sogenannte Übersterblichkeit gehen. Das heißt, Menschen, du hast es angesprochen, sterben in Deutschland. Die einen sagen 800.000, 900.000. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Da kommt zum Beispiel auch eine Hitzewelle oder so ein großer Sommer, wie wir ihn erlebt haben, mit zum Tragen. Das heißt, Menschen verabschieden sich ja auch nicht von heute auf morgen, auch wenn wir diese Todesfälle kennen. Aber gerade im älteren Segment ist es natürlich so, dass ein Tod sich auch ankündigen kann. Wenn jetzt ein Corona dazukommt, dann wird das halt irgendwie schwieriger enden. Und bei der Influenza geht man davon aus, dass die Influenza eben auch einiges im Jahr noch mit abräumt. Und wenn es eine schwere Grippewelle war, ihr verzeiht mir meine Wortwahl, aber manchmal muss man das Abstrakte dann so ein bisschen üblicher ausdrücken. Die Influenza, diese zitierten Jahre, die entsprechend drüber waren, da geht man in die Übersterblichkeit und sagt, normalerweise wären zwischen 80 und 85 so und so viele Menschen gestorben im Jahr, im Jahresschnitt. Und jetzt sind aufgrund der Grippewelle viel, viel mehr gestorben. Dann nimmt man die Differenz und sagt so, die sind jetzt an der Grippe gestorben. Das genau, ist aber nichts laborbestätigtes. Genau, ich versuche es nochmal anders zu sagen. Das habe ich nämlich auch kürzlich gelernt und das hat mich sehr, sehr überrascht. Wie ermittelt man die Zahl der Grippetoten? Man nimmt einfach, wie viele Leute, also ich versuche es einfach nochmal ein bisschen knapper zu sagen, man nimmt einfach die Zahl, wie viele Leute sterben durchschnittlich in einem Jahr, dann stellt man fest, in irgendeinem Jahr oder sterben mehr Leute, und zwar nicht in einem Jahr, sondern in den typischen Grippemonaten, sagen wir mal Dezember bis Februar oder März. Ja? Genau. Und das, was dort über dem Durchschnitt ist, das ist dann ein Grippetoter. Das finde ich eine verhältnismäßig wilde Art, das zu machen. Ja, ich fand es auch mal wild, als ein Arzt einfach gesagt hat, jetzt nehmen Sie mal das Medikament, wenn es weggeht, dann haben wir die Diagnose. Ne? Also genau. war für mich eine originelle, aber nachvollziehbare Vorgehensweise. Ne? Aber naja, du hast halt keine andere Möglichkeit, weil die Influenza ist ja nun schon ziemlich lange unterwegs. Wir kennen auch das Beispiel der spanischen Grippe, das war ja eine Influenza. Man kennt auch, wenn man alte Filme schaut, ich habe meine Frau an der Influenza verloren. Das war früher einfach ein ganz typisches Geschehen. Man wollte da genauso wie wir jetzt um Corona herumkommen. Vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, wir wollen ja jetzt mit Maßnahmen vor allen Dingen die Älteren und Schwachen, die sogenannten vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft schützen vor dem, was dann da irgendwie was beschleunigen könnte. Wobei es auch die, also wir wissen ja inzwischen, es sind auch die Jungen. Aber lass uns mal versuchen auf der, also ich glaube, so Aufklärung zum Thema Corona und Zahlen, also ich denke, es ist wichtig zu sagen, das, was momentan Sterbequote ist, ist einfach ein Verhältnis in jedem Land zwischen Anzahl der Getesteten zu Anzahl der Toten. Und beides, die Anzahl der Toten, das ist eine sehr, sehr objektive Zahl, das kann man sehen, ja, da liegt einer. Aber die Anzahl der Getesteten, das variiert so dermaßen von Land zu Land. Und es ist wohl in Italien auch so, liest man zumindest, dass Tote getestet werden. Das heißt, es ist einer tot, ist einer gestorben im Hospital. Und man sagt, man weiß nicht, woran er gestorben ist und man hat ihn vorher nicht auf Corona getestet, dann testet man ihn noch sozusagen postmortem. Und das verzerrt natürlich Daten, wobei wichtig ist, denke ich, dass halt in jedem Land immer gleich gemessen wird, sodass man halt messen kann, was bringen unsere Maßnahmen. Ich will noch mal einen nachlegen mit der unterschiedlichen Anzahl. Ich habe ja eben betont, in Deutschland haben wir früh angefangen zu testen und wir testen dann eben auch sehr solide. Das heißt, diese Meldekette, auch wenn das RKI immer etwas unter den international bekannten Zahlen ist, das RKI versucht dort maximal genau zu sein und eben auch eine ordentliche Meldestatistik zu machen. Und wir können das jetzt am Beispiel, Italien war ein Riesendurcheinander und ist es nach wie vor. Wir können aber jetzt mal zu den USA rüberschauen. Das ist jetzt, was jetzt in dieser, auch in der nächsten Woche mich wahrscheinlich mehr noch beschäftigen wird. Also wir sagen vielleicht mal kurz, heute ist der 27. Wir sagen jetzt mal zur Sicherheit, heute ist der 27.03.2020. Genau. Ja, also einfach zur Sicherheit, falls es jemand in 100 Jahren ausgräbt. Also das ist momentan der Stand, den wir haben. Und eben Stand heute ist wohl sind wohl die USA die mit den meisten Fällen. Ne? Habe ich das richtig? Die USA haben jetzt quasi China überholt mit den bisher meisten Fällen, eben auch als Mutterland des Virus bezeichnet. Und wir sehen natürlich, dass dort viele Versäumnisse und nicht zur Verfügung stehende Tests dazu geführt haben, dass wir wahrscheinlich eine so hohe Dunkelziffer haben. Ich weiß nicht, ob in jedem Land dieses Italien-Paradigma gemacht wird, eben dass man postmortem dann auch nochmal nachtestet, um eine Sicherheit zu haben. Es wäre insofern schon wichtig, um eben nicht in die Verlegenheit zu kommen, nur mit einem Anteil an Zahlen in der Übersterblichkeit zu reden. Aber wir werden anhand der Fallzahlen, das wird ja auch hierzulande betont, und New York beschäftigt das arg gerade, insbesondere weil sich das eben zu diesem neuen Epizentrum, wie es mittlerweile formuliert wird, entwickelt. Uns beschäftigt natürlich, das möglichst genau nachzuvollziehen. Und wir werden irgendwann mit den Ressourcen an ein Ende kommen. Und wir müssen dann, das wird unter diesem Begriff Triagierung genannt, das passiert im Wesentlichen jetzt auch, wenn man in eine Notaufnahme mit Schnupfen geht, dann kriegt man halt irgendeinen hohen Buchstaben, der, wo du eben als letztes dran willst, weil es geht erstmal um lebensbedrohliche Krankheiten und dann eben um akute, anders gelagerte Krankheiten, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und dann hat der Schnupfen eigentlich gar nichts dort verloren, aber wegschicken kann man den irgendwie auch nicht zwingend. So, also muss man gucken, ob da nicht mehr hintersteckt etc. Und die Triagierung, die jetzt gemeint ist, die geht wirklich so weit, dass man das jetzt von Straßburg gestern hörte, dass dort per se über 80-Jährige nicht mehr beatmet werden. Das heißt, die werden der Palliativmedizin zugeführt. Das heißt, dort muss entschieden worden sein, wir lassen die Menschen dann gehen. Und das kann human passieren, aber das ist natürlich nicht der Plan, den der Einzelne hatte oder die Familie oder wie auch immer gelagert. Und wir werden in Italien ist es wohl so, dass wenn einer anruft und sagt, ich bin über 80 und ich habe hier Symptome, dass sie sagen, bleib zu Hause. Also das geht nicht mal mehr. Also zumindest habe ich das gelesen so, der wird nicht mal mehr in die Klinik aufgenommen, weil wahrscheinlich die Palliativmedizin auch schon dicht ist. Und das sind natürlich alles Situationen, da wollen wir nicht hin. Ich würde ganz gern einmal noch in die Vor-Corona-Zeit ausholen und von da aus Schwung holen in die Nach-Corona-Zeit. Okay. Weil das vielleicht etwas ist, was ein bisschen langfristiger auch relevant bleiben könnte. Und zwar, eines der Argumente ist ja auch, dass gesagt wird, wir haben so eine niedrige Sterblichkeit. Wie gesagt, das haben wir jetzt besprochen, dass das auch statistische Verzerrungen sein können. Weil wir so ein gutes Gesundheitssystem haben, einerseits. Andererseits lese ich Statements in der Presse, wo Ärzte zur Presse sagen, wir fühlen uns alleingelassen. Also und zwar vor allem jetzt die Niedergelassenen, da hast du ja auch eher noch ein bisschen mehr Einblick im Gegensatz zu dem, was jetzt alles so diskutiert wird. Das spielt sich, wie du vorhin ja sagtest, primär auf Klinikebene ab. Und die dritte Frage, die sich auch aus der Vergangenheit herleitet und in die Zukunft dann Schwung nimmt, ist, was können wir aus dem, was da momentan passiert, wo wir ja noch nicht wissen, wie das wirklich endet? Gestern sagte der Ranga Yogeshwar, es wird wahrscheinlich noch mal schlimmer werden müssen, bevor es besser wird. Also was nehmen wir da mit? Müssen wir das Gesundheitssystem finanziell besser ausstatten? Müssen wir vielleicht auch, das wird jetzt wieder ein Kommunikationsthema, da an der Reputation arbeiten? Müssen wir die miesen Jobs im Gesundheitssystem, die einfachen Jobs besser bezahlen? Müssen wir die Kliniken besser bezahlen, dass die weniger nach dem Geld rennen müssen, sondern sich wirklich um kranke Menschen kümmern können und denen eine Geschichte zu geben? Also es war schon so latent Corona-Zeit. Also es waren erste Infektionen, da war ein Arzt bei einem Networking-Treffen, es war ein HNO-Arzt aus dem Nachbarort und er sagte halt, wir machen das so bei uns, ich weiß nicht, wie lange darf der Arzt mit dem Kunden reden? Irgendwie 12 oder 14 Minuten, dafür wird er bezahlt, der allgemeine Arzt. Also er kann da irgendwas abrechnen. Ja? Und er sagt halt, sobald ich mit dem 14 Minuten geredet habe, schicke ich den heim und sage, er soll nächstes Quartal wiederkommen. Fand ich schon auch ziemlich ätzend. Ja? Aber ich denke, das ist was das Gesundheitssystem vielleicht auch gezüchtet hat. Also kannst du vielleicht was dazu sagen, wie gut schätzt du unser Gesundheitssystem insgesamt ein, einerseits, und B, was kann man vielleicht jetzt schon sagen, was wir daraus lernen werden müssen, sollten, was auch immer. Ich wünschte, es wäre so einfach, Olli, also auch die Frage zu beantworten. Der Journalist, also, der muss halt mal ein bisschen vereinfachen, ja. Ne? Wir müssen uns ja mal vor Augen führen. In Deutschland arbeiten im Gesundheitswesen, also als Anteil der Gesundheitswirtschaft, die meisten Erwerbstätigen noch vor der Automobilindustrie etc. Ich wünschte, ich könnte zu all deinen Fragen, die du so eingeflochten hast, ja sagen. Sollte man der Pflege mehr Geld geben? Ja. Sollte der Arzt Patienten nach Hause schicken? Irgendwie nein. Ja, also das Ding wird von Menschen gefahren. Ich kann eines bestätigen, das kenne ich auch aus der Zeit im Krankenhaus. Es geht immer um den Patienten. In allererster Linie geht es in Deutschland, auch in anderen Ländern, immer um den Patienten. Aber wir haben, ohne zu weit in die Systemtheorie einzutauchen, aber wir haben ja ein System. Wir sagen es ja auch so. Es ist ein Gesundheitssystem. Mhm. Und das muss irgendwie funktionieren. Und für den einen funktioniert das mal besser, für den anderen schlechter. Und 2003 haben wir diese sogenannten Diagnose-Related Groups eingeführt, DRG. Das ist das Fallpauschalensystem, was man in der Form übersetzt, wo tatsächlich, das steht auch heute fest, hier und dort falsche Anreize gesetzt werden. Daher kommt dann zum Beispiel die Mutmaßung, dass wir vielleicht zu viele Knie und Hüften einbauen. Das sind übrigens diese elektiven Fälle, die jetzt gerade hinten angestellt werden sollen, wozu die Krankenhäuser sagen, aber ihr habt uns in den Wettbewerb gedrängt, ihr Politiker, und ich muss die jetzt ja eigentlich machen, damit ich mein Dasein rechtfertige, finanzieller, wirtschaftlicher Natur. Ja, also brauche ich eine Entschädigung dafür. Ja. Deshalb kriegen die jetzt, glaube ich, 560 Euro pro zur Verfügung gestelltem Bett, ohne dass da jemand drin liegt. Pro OP, weil da früher die vielleicht machen, sozusagen. Die OP ist natürlich nur ein Teil, in dem die Prozedur quasi durchgeführt wird. Und dann gibt es ja ein Pflegegeschehen vorher und hinterher bei diesen Patienten. Und deshalb gibt es irgendwann eine Fallpauschale, die sich sehr kompliziert berechnet. Mhm. Da gibt es ja ganze Abteilungsflure, die sich damit dann auseinandersetzen. Und das wird auch wieder von den Krankenkassen entsprechend kontrolliert. Und alle wünschen sich natürlich, das möge irgendwie möglichst einfach werden. Deshalb denkt man heute auch politisch schon an andere Varianten, aber das DRG sitzt jetzt natürlich unheimlich fest im Sattel und jetzt versucht man dann immer noch dran rumzuschrauben und hier und da noch nachzubessern, was es irgendwie nicht besser macht, sondern wir würden wahrscheinlich sagen, verschlimmbessert. Deshalb, und das ist das Spannende an der derzeitigen Phase, ob wir jetzt ein gutes oder ein schlechtes haben, Gesundheitssystem, wahrscheinlich eines der besseren weltweit im Vergleich und trotzdem mit Fehlern behaftet, ja, die für uns als Gesellschaft nicht ganz tragend sind. Jetzt haben wir aber alle, ich bin ja mitbeteiligt dabei, wir haben auf diese Technologie gewartet, die irgendwann disruptiv ist, um den Gesundheitsbereich in Deutschland neu zu erfinden. Mhm. Und die Technologie kam nicht, sondern tatsächlich das Virus, so wie von Bill Gates quasi vorhergesagt, das geht jetzt gerade nur durchs Netz, weil er vor 4 Jahren mal gesagt hat, nicht die Atombombe ist das große Problem, sondern ein Mikroorganismus. Mhm. Und um auf deinen Arzt bei dem Treffen anzuspielen, die Medienkompetenz ist natürlich in niedergelassenen Praxen nicht sehr ausgefeilt insofern. Ne? Zum Beispiel hatten wir ja die Situation der Videosprechstunde und Einführung. Mm. Was war das? Ein Akt. Das ist jetzt die letzten 10 Jahre rechtlich und grundsätzlich technisch ausgestaltet worden. Andere berichten aus dem Hausarztsegment. Ich mache das seit 15 Jahren mit Skype. Das schert mich überhaupt nicht. Meine Patienten wollen das. Ich mache das. Es muss dort Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sein. Mhm. Es muss eine entsprechende Rahmenbedingung da sein. Und ich habe Ärzte getroffen, die sagten, ich will keine Videosprechstunde, weil ich möchte dem Patienten die Hand geben können, damit ich seine Symptome auch wirklich fühle, wenn er schwitzige Hände hat und so weiter. Und dann muss ich den sehen und wenn ich den gleich bei mir dran habe. Jetzt kommen wir in eine komische Phase, wo irgendwie alle sagen, bleib bloß aus der Praxis, diesem Ding. Und jetzt kommt die Videosprechstunde irgendwie in den Kurs. Spricht man aber mit Videosprechstunden, Entwicklern, Anbietern, dann merken die im Moment noch keinen Run auf diese Geschichten. Therapeuten im psychologischen oder im psychiatrischen Bereich, die nutzen das auch schon länger. Da gibt es auch eigene Plattformen, die das mittlerweile betreiben. In USA gibt es da was, da kannst du per Klick dir einen Therapeuten buchen und mit dem chatten. Ja, das gibt es ja jetzt hier auch. Also wir haben mit Dr. Ed, die dann zunächst erstmal in Großbritannien angefangen haben. Wir haben mit EE Doctors aus der Schweiz einen Player. Ich kann nicht alle aufzählen jetzt, aber mit denen hatte ich zumindest schon mal Kontakt und es gibt viele Ambitionen und ich glaube, dass das Virus jetzt diesen kulturellen Wandel noch nachholen wird, weil wir werden merken, Mensch, das tat gar nicht weh, es war viel einfacher, und wenn wir dazu dann noch so eine E-Rezeption und eine EAU, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bekommen, dann kann eben auch von zu Hause eine Krankheit gemanagt werden, ohne dass ich mich vielleicht mit einer Infektion wieder in ein Wartezimmer setze, wieder andere betreffe. Und da ich jetzt Homeoffice auch gelernt habe, weiß auch mein Chef, der ist besser zu Hause aufgehoben, der schickt dann alles ordentlich. Und dieser Prozess, dieser Workflow, den wir noch sehr tradiert einstudiert haben, man geht halt zum Arzt, ruft da vorher per Telefon an. Das könnte man komplett umgestalten. Das habe ich vor 10 Jahren. Vor das 10 sind Jahren. Fragestellungen, die wir jetzt anpacken werden. Ja, und das wird natürlich danach kommen. Vor 10 Jahren, als ich hier wieder ins Dorf gezogen bin, habe ich meinem Arzt eine E-Mail geschickt, dass ich ein Rezept brauche. Und als er mich das nächste Mal sah, keine Ahnung, 2 Monate später, meinte er, ich soll doch bitte keine E-Mails schicken. Die würden nicht genau lesen. Ja, da ist eine gewisse Aversion. Okay. Er hat ja auch kurz darüber nachgedacht, vielleicht eine Homepage zu machen, aber davon hat er dann doch Abstand genommen. Ja. Er macht interessanterweise Content Marketing, aber mit Flyern im Ständer steht halt, dass du Kohl essen sollst, weil da Vitamin C drin ist in der Erkältungszeit und so. Ja, meine Einschätzung geht in die Richtung, dass die Klientel, die wir dort haben, die etabliert ist, auch als Arzt, natürlich in der Sozialisierung, das betrifft mich und dich genauso, wir konnten uns nur ein Stück weit davon distanzieren, ein massenmediales Paradigma erlebt haben. Ja. Fernsehen, Radio, Zeitung, das machte irgendwer anderes. Das hatte mit mir nichts zu tun. Ich war Konsument. Das brauche ich dir nicht alles erklären, aber der ein oder andere, der hier zuhört, mag das wiederholend gerne nochmal hören. Und jetzt sind wir eben in einem neuen Paradigma, was eine hohe Mediendichte, eine hohe Vernetzungsgrad erzeugt, wo jeder zum Contributor wird seines Lebens. Wir haben ja heute auch Betroffenen-Blogs. Im Diabetes kann man das sehr gut sehen, im Tinnitus-Bereich. Also da ist ordentlich Musik drin, und da gibt es auch von Patients Like Me eine Einschätzung, die ist Jahre alt, ich glaube schon 10 Jahre alt, wo man sagt, im Netzwerk bist du als Kranker viel besser aufgehoben als in dem bilateralen Verhältnis zwischen Arzt und Patient, weil dann hast du nur eine Meinung, und wir schrauben ja auch schon länger an Zweitmeinungsprinzipien. Was wichtig ist, ist, das eine ist das oberflächlich Mediale, wo man dann eben Apothekenumschau ansiedelt oder irgendwelche betroffenen Blogs. Was wir aber brauchen, ist, dass wir von dieser schläfrigen, ich sag mal, Wohlfühldigitalisierung im Gesundheitsbereich mal wegkommen, wo wir alles totreiten und dann noch nicht absteigen. Mhm. Und dann, dass wir dort in echte Workflows, in digital organisiertes Gesundheitssystem kommen. Ich habe ja eben gesagt, Gesundheitssystem suggeriert ja, dass es um ein System geht. Und dieses System ist, aber das ist doch mit einer hohen faxgetriebenen hohen Faxdichte. Da ist überhaupt nichts halbautomatisiert. Wenn du ins Krankenhaus kämest, dann erzeugst du eine Datenlage von 120 Millionen Romanen in Büchern. Gedacht. Mhm. Ne? Ja. Je nachdem, was du hast, natürlich, das variiert. Ja. Aber diese Daten zum Beispiel müssen auch irgendwo mal so aggregiert zusammengetragen werden, dass man möglicherweise sie dann auch der Forschung zuführen kann, um daraus wieder Rückschlüsse zu machen, was dann die Medizin als solches besser macht. Medizin ist aber auch ein Stück weit ein Geschäft, was hoch ausdifferenziert ist. Wie entsteht eine klinische Studie? Was muss eigentlich überhaupt wann wie nachgewiesen werden? Datengestützt passiert dort auch schon was, aber nicht in dem Umfang, der eigentlich möglich wäre aufgrund der vorhandenen Datenlage. Da arbeite ich mit einem Leipziger Unternehmen, Relytic, zusammen, die das im großen Stil zum Beispiel für Medizintechnikunternehmen heute schon realisieren, auch mit großen Universitätskliniken zusammenarbeiten und gerade, das geht schon Richtung KI, einen Wettbewerb gewonnen haben bei Herrn Altmaier, der zur KI-Strategie der Bundesregierung hört. Da kann man schon erwarten, dass dort ordentlich Musik entsteht, auch ein bisschen mehr Eile angezeigt wird, dass wir eben raus aus dem Wohlfühlmechanismus kommen und echtes Gesundheitssystem auf digitaler Grundlage bauen. Und das muss man natürlich bei 300 Stundenkilometer voller Fahrt machen. Und das ist das, was dann halt schwierig ist. Und die Disruption kommt am Ende dadurch, dass uns dieser Virus einfach mal an eine Grenze führt und wir offenlegen und auch sehen können, wo hätte uns Digitalisierung helfen können. Ja, also zum Beispiel nehmen wir als kleines Beispiel, dass es irgendwie, dass die Daten vom RKI 12 Tage hinter der Realität hängen. Das sollte eigentlich in einem digitalisierten, in einem echt digitalisierten Gesundheitswesen nicht so sein. Also wenn man das mal ist natürlich die Phänomenologie der Zahl. Ich vertraue Herrn Wieler an der Stelle mal, dass er sagt, wir wissen, was wir da tun. Es geht ja vor allen Dingen auch daraus, die Schlüsse ordentlich herzuleiten. Was bedeutet das jetzt für unsere Entscheidungen? Die Verspätung mag vielleicht erstmal irritierend sein. Ich kann ja nicht, also es ist immer eine Nachbetrachtung. Ja, und Johns Hopkins machte auf dem Dashboard, glaube ich, auch so etwas wie eine eher leichte Prognose, die sie auch schon irgendwie einrechnen. Das heißt, grundsätzlich ist die Zahl höher. Aber das hat viel mit Vertrauen zu tun natürlich in unser System, weil das RKI wird von keinem Nachrichtensender als allererstes für die Zahl genannt. Die Zahl ist eigentlich unerheblich für uns alle. Mir geht das auch, ich gucke zwar jeden Tag nach wie vor hin, aber die ist eigentlich für uns nicht ausschlaggebend im Alltag, was tue ich jetzt als Einzelner. Wichtig ist aber, wir müssen ungefähr wissen, auf welcher Entwicklung stehen wir. Und wir haben jetzt die 12 bis 14 Tage Verzögerung drin. Das sieht uns dann sehr deutlich vor italienischen Verhältnissen. Und das RKI mit seiner Meldekette, dass es eben ein Krankenhaus ist oder es wird festgestellt, das Labor stellt es ja fest, dann geht es über das Krankenhaus in ein Gesundheitsamt, in das Landesgesundheitsamt und dann irgendwann zum RKI. Und das muss dann alles nochmal sauber geprüft werden, ob es auch richtig ist. Das ist dann die deutsche Bürokratie, die will man gar nicht in dem Moment wegwischen, weil die Genauigkeit an der Stelle schon ausschlaggebend ist. Vor allen Dingen in der Nachbetrachtung, was machen wir fürs nächste Mal? Wir brauchen uns nicht ausmalen, dass hier nach eine große Idylle ausritt. Solche Vorgänge wie bei Corona werden zwar alle 100 bis 1000 Jahre vermutet, aber die Menschen werden auch in den nächsten 50 Jahren nicht weniger auf diesem Planeten und wir rücken alle enger zusammen. Wir sind eine globale Gesellschaft geworden. Das globale Dorf von McLuhan kann man da ja auch schon fast heranziehen und sagen, das ist halt nicht der Link oder die Twitter-Botschaft, sondern es ist tatsächlich dann einfach mal ein Virus, was sich über Tröpfcheninfektionen durch die Menschen fräst. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob der McLuhan hinter mir steht, aber der liegt oben im Wohnzimmer. Vielen Dank bis hierher. Ich habe hier einen harten Break auf 13 Uhr. Aber du kannst mir auch gern nochmal einen Impuls schicken, wenn es vielleicht Sinn macht, nochmal zu quatschen. Also ich finde die Idee, dass wir jetzt nicht nur, wahrscheinlich muss man auch Gesundheitsarbeiter besser bezahlen. Das ist sicher eine gute Idee und mehr wertschätzen. Aber dass vielleicht jetzt auch ein Digitalisierungsimpuls nicht nur beim Homeoffice mit Zoom, so wie hier, sondern auch ein Digitalisierungsimpuls für die Gesundheitswirtschaft daraus erfolgt oder einen neuen Impetus dafür. Das ist etwas, wo bei uns beiden offene Türen eingerannt werden. Außerdem muss ich mich noch dafür bedanken, dass du mich mit dir selbst in dieselbe Alterskohorte einsortiert hast. Das war sehr schmeichelnd. Ja, oder? Das habe ich gern gehört. Aber das ist ein lang gehegtes Geheimnis deinerseits, was du hier natürlich lüftest. Was? Dass du noch jünger bist als ich. Aber, ach so, genau. Scherz beiseite. Also wenn irgendeiner dazwischen war jetzt, der das jetzt oder dann demnächst hört, Bock hat, der soll bei betablogger.de einfach auf der Website vorbeischauen. Da gibt es auch ein Zeitgeschenk, da kann man mal eine halbe Stunde mit mir einen Slot vereinbaren und aus dem Kalender direkt herausgreifen, dass man da sagt, vertieft, und mir dann Tiernamen gibt, mich beschimpft oder halt einfach sagt, was ihn außerdem beschäftigt, weil das finde ich immer sehr inspirierend, möglichst viele Stakeholder sozusagen auch zu hören, mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die aktuelle Situation, aber vielleicht eben auch auf das Postpandemische, was uns da erwarten darf. Und wenn es irgendjemand gibt, der auch ein Gespräch führen will, sei es so öffentlich, wie wir es gerade machen, oder ich habe so ein hübsches Link auf der Seite, wo man eine halbe Stunde mit mir quatschen kann und sich fragen kann, geht es vielleicht in meinem Büro ein bisschen digitaler? Ich habe mit Gesundheitswirtschaft nichts zu tun, außer dass ich als Asthmatiker da erstklassiger Kunde bin. Und Allergiker natürlich. Vielen Dank für deine Einladung. Ich glaube, das kam gestern über einen Tweet, ne? Ja, genau. Wir haben das per Twitter direkt Nachricht, wie die Vollgeeks haben wir das gemacht. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, wir müssten mal wieder reden, egal worüber, hoffentlich vielleicht noch einmal über Corona und dann nie wieder. Und nur als Deko, ehrlich gesagt, mich hat es nach SARS gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis wieder was losbrach. MERS, muss ich zugeben, hatte ich gar nicht wirklich mitgekriegt. Nee, das hat man zum Glück, muss man ja sagen, hat uns das nicht erreicht. Damit ist natürlich die Awareness auch relativ klein und dünn. Ja. Aber ansonsten vor Ort nochmal eine andere. Wundert es mich ehrlich gesagt, ob es wirklich nur alle 500 bis 1000 Jahre sind, dass sowas kommt, weil das letzte war in Deutschland, war es 1956 oder 57, eine Grippeepidemie, die 30.000 Toten, die sogenannte asiatische Grippe und davor, wie wir alle wissen, 1918. Mit der spanischen, die aber auch nur deswegen spanische Grippe heißt, weil alle anderen Zensur hatten. Ja, also insofern habe ich das dumpfe Gefühl, dass es vielleicht doch leider die Einschläge dichter kommen. Und mal schauen mal, wie sich die Welt ändert, damit es besser wird. Frank, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wir lesen, sehen und tweeten uns. Genau, bye-bye. Bis dahin. Tschüss dann alle. Tschüss. Jetzt muss ich noch den Knopf finden. Ja, genau, ich finde mal den Knopf. So, zack.